Manchmal träume ich davon, ein besseres Leben zu führen. All die Sorgen und Probleme, das Klo runterzuspülen. Sie sagen, morgen wird es besser, doch wir warten schon lange. Und wenn wir uns wehren, drohen sie mit einer Klage. Heutzutage ist es scheiße, denn die Welt dreht sich zu schnell. Und bevor man etwas mitbekommt, verliert man das Geld. Ich könnte stundenlang diese Probleme aufzählen. Doch ich habe keine Bock darauf, die Scheiße zu klären. Ich sag es jetzt nochmal und sag es gerne immer wieder. Nimm dir endlich mal ein Ziel zu Brust und kämpfe wie ein Tiger. Denn du wirst es auch mal schaffen, keiner steuert deine Vorlieben. Bleibe immer du und lass sie dir nichts verbieten. In meiner Trauerminute schließe ich die Augen gerne. Denn meine Träume liegen immer noch in weiter Ferne. Hast du denn gar nichts hier? Nicht mal ein Funken Hoffnung? Und denkst du wirklich, die Drogen bringen alles wieder in Ordnung? Digga, du siehst in letzter Zeit sehr traurig aus. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit und zeige dir, warum ich öfter mal zu Hause bleib. Deine Augen, Digga, du bist in letzter Zeit so scheiße drauf. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit. Ich halte zu dir, weil das alles ist, was bleibt. Im Großen und Ganzen tragen wir jeden Tag dieselbe Last. Nicht alles auf der Welt kann fliegen, nur weil es Federn hat. Du hast die Fehler satt, komm schon, ich behebe das und zeige dir einen Weg, den du begehen kannst. Ich lebe das von Anfang an, ich hab es dir gesagt. Und jetzt bin ich schon wieder verplant, weil diese Kacke geht mir nah. Und ich fahr Richtung Sonne und suche jetzt den Lebenssinn. Ich teile den Gewinn, wenn ich ihn irgendwann mal find. Nicht alles auf der Welt ist frei, du musst damit jetzt leben. Können wir darüber reden, über Sachen, die geschehen. Ich bin das, was ich will, du bist das, was du sein musst. Komm, geh lieber raus, komm klar mit dem Rückstoß. Seh die Leute an da draußen, verstehst du mich jetzt? Sie spielen etwas vor, keiner ist perfekt. Kein Stress oder Nerv kann mich jemals verändern. Rabauke für immer, den Rest musst du kennen. Öffne deine Augen, Digga, du siehst in letzter Zeit sehr traurig aus. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit und zeige dir, warum ich öfter mal zu Hause bin. Öffne deine Augen, Digga, du bist in letzter Zeit so scheiße drauf. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit. Ich halte zu dir, weil das alles ist, was bleibt. Deine siehst du da drüben diese wunderschöne Frau gehen? Sie würde dich betrügen, würde sich die Chance ergeben. Sie ist kalt und kennt keine Liebe mehr. Also weiter im Text, sie ist nicht der Rede wert. Da vorne sieht man viele Kinder auf der Spielwiese. Sie werden drogenabhängig, bekommen keine Liebe. Statt für die Schule zu büffeln, spielen sie mit Handy. Manche können nicht lesen, Hauptsache Selfie. Es ist schlimm anzusehen, wie ein Alki stirbt. Das letzte Bier war zu viel für sein krankes Herz. Dieser Schmerz, ihn nimmt drin, seit er klein war. Pflegeeltern oder Heimstand im Rückfall. Du siehst in letzter Zeit sehr traurig aus. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit und zeige dir, warum ich öfter mal zu Hause bleib. Öffne deine Augen, Digga, du bist in letzter Zeit so scheiße drauf. Ich schenke dir eine Reise, komm, spring auf zurück in die Vergangenheit. Ich halte zu dir, weil das alles ist, was bleibt. Deine Augen, Digga, deine Augen.